Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Are you okay? getting over the clap. Nice. Okay. Friends, it's so good to be back. Meine Freunde, es ist so gut, wieder zurück zu sein. Our community without limit. Unsere Gemeinschaft ohne Grenzen. So we're talking about, we're coming towards the end of the series. Wir kommen zum Ende der Serie. We're talking about how to fulfill your purpose. Und wir sprechen darüber, wie du deine Bestimmung erfüllen kannst. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. So now we said that we have to overcome disappointment. Heute werden wir darüber sprechen, wie man Enttäuschung überwinden kann. Now you know I could talk for this about maybe the whole year. Ich könnte darüber ein ganzes Jahr lang reden. I want to teach you many other things. Aber ich möchte euch noch viele andere Dinge lehren. But there is another thing that I saw throw many people out of their race. Doch ich habe etwas entdeckt, was viele Menschen aus dem Rennen geworfen hat. So we have to overcome this. Deshalb müssen wir es überwinden. And that's frustration. Und das ist Frustration. Daniel, are you frustrated? Daniel, bist du frustriert? No. Not even with me? Nicht einmal mit mir? Wow, then for sure you will fulfill your purpose. Wow, dann bin ich sicher, dass du deine Bestimmung erfüllen wirst. He's not even frustrated with me. Er ist nicht einmal frustriert mit mir. But you know what? We have to overcome frustration if we want to fulfill our purpose. Aber wisst ihr, wir müssen Frustration überwinden, wenn wir unsere Bestimmung erfüllen wollen. Frustration comes to everybody. Frustration erlebt jeder ab und zu. There are many things are simply part of life. Viele Dinge sind einfach Teil des Lebens. And we learn to deal with them, we learn to overcome them, and we learn to move on. Und wir lernen, mit ihnen umzugehen, sie zu überwinden und weiterzugehen. I've looked at the dictionary definition what frustration means. Ich habe im Lexikon nachgeschlagen, wie Frustration definiert wird. It means the feeling of being upset or annoyed. Es bedeutet das Gefühl, verärgert oder genervt zu sein. Especially because of the inability to change or achieve something. Insbesondere wenn man unfähig ist, etwas zu verändern oder erreichen zu können. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? You know, we get upset, we get annoyed when we have this feeling that oh, I can't do anything about it. Wir ärgern uns und sind genervt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einer Sache nichts tun können. I can't reach this goal or I can't achieve something, I can't make this happen. Ich kann dieses Ziel nicht erreichen, ich kann etwas nicht verwirklichen oder möglich machen. You know, we have to learn how do we handle this incredible feeling of frustration. Wir müssen lernen, wie wir mit diesem enormen Gefühl der Frustration umgehen können. You know, there are some people who are more prone to frustration than others simply because of how they are made. Es gibt einige Menschen, die anfälliger für Frustration sind als andere, einfach weil sie so geschaffen sind. But the truth is, we all have been frustrated at times. Doch die Wahrheit ist, dass wir alle von Zeit zu Zeit frustriert sind. You know, and that's not really the issue. The issue is, do you overcome it? Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, überwindest du sie? I've seen people in my many years of serving Jesus. In den vielen Jahren, in denen ich Jesus diene, clearly headed at their purpose to serve God in certain ways or certain areas in certain fields. Habe ich Menschen erlebt, die eindeutig dazu berufen waren, Gott auf eine bestimmte Weise oder in einem bestimmten Bereich zu dienen. And they stopped doing what they were doing simply because they were so frustrated. Und sie haben damit aufgehört, einfach weil sie so frustriert waren. Think about it. Überleg doch mal. Moses was frustrated with the people of God many times. Moses war sehr oft über das Volk Gottes frustriert. You know, there were times he just asked God to just get rid of them. Es gab Zeiten, als er Gott bat, sie einfach loszuwerden. You know, if you study the Bible, wenn du die Bibel studierst, Saul was also very frustrated. Siehst du, dass Saul ebenfalls sehr frustriert war. And he did not deal with his frustration, so he sinned. Und er hatte seine Frustration nicht bearbeitet und deshalb sündigte er. You remember, frustration is you are annoyed when you can't achieve something or something doesn't happen. Erinnere dich, Frustration tritt auf, wenn du genervt bist, weil du etwas nicht erreichen kannst oder etwas nicht passiert. How was King Saul frustrated? Warum war König Saul frustriert? Well, think about it. Überleg doch. Samuel did not come back at the time when he was expecting him to come back. Samuel war zu dem Zeitpunkt, als er ihn erwartete, nicht zurückgekehrt. And the people would pressure him. Und die Leute setzten ihn unter Druck. So now he became frustrated and he acted out of his frustration. Nun wurde er frustriert und er handelte aus seiner Frustration heraus. God rejected him. Doch Gott verwarf ihn. You know, if you look through the Bible, you will find over and over again that the people who were frustrated and overcame it, and others who were frustrated and did not overcome it. Wenn du durch die Bibel gehst, wirst du Menschen finden, die frustriert waren und diese überwanden, und andere waren frustriert und überwanden es nicht. You know, if you look at the life of Elijah, wenn du das Leben von Elia anschaust, his frustration even led him into depression. Dann siehst du, dass er so frustriert war, dass er eine Depression bekam. You know, he thought he could achieve something for God that in his mind he had not achieved. Er dachte, er könnte etwas für Gott erreichen, was er seiner Meinung nach jedoch nicht erreicht hatte. I'm the prophet of God. I'm supposed to turn the nation of God to you, Lord. Ich bin der Prophet Gottes. Ich sollte die Nation zu dir zurückbringen, Herr. That was one of the purpose of the Old Testament prophet. Das war eine der Bestimmungen eines alttestamentlichen Propheten. And now what happened? Und was passierte? He thought he was the only one left. Er dachte, er sei der Einzige, der übrig geblieben ist. And now Jezebel came to the place where she's going to cut your head off. Und nun kam Isabel und wollte ihm den Kopf abschlagen. He had not achieved the people of God turning back to God. Er hatte nicht erreicht, dass Gottes Volk zu ihm zurückgekehrt war. So we have to really guard our hearts from frustration because it can cause us to quit our purpose. Wir müssen unser Herz unbedingt von Frustration behüten, denn sie kann uns dazu bringen, unsere Bestimmung aufzugeben. So how do we deal with this strong emotional frustration? Doch wie gehen wir mit dieser starken emotionalen Frustration um? Well, first of all, you learn to live in the now. Zuerst einmal musst du lernen, im Jetzt zu leben. Now, many people are frustrated because of things in the past. Viele Menschen sind frustriert wegen Dingen aus der Vergangenheit. I wanted to achieve this, but I did not achieve it. Ich wollte das erreichen, aber ich habe es nicht geschafft. I couldn't make it. Ich konnte es nicht. Or they're frustrated for things in the future. Oder sie sind frustriert wegen Dingen in der Zukunft. I know I'm not gonna make it. I know I can't do it. Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Ich weiß, dass ich es nicht tun kann. Live in the today. Lebe im Heute. In der englischen Sprache gibt es so ein schönes Sprichwort. I like it. Ich mag es. It says, don't cry over spilled milk. Wortwörtlich heißt es, weine nicht über verschüttete Milch. You have to learn Portuguese? Mm-hmm. I never knew that. Yeah. You know, basically, if the milk is already spilled, why would you still cry? Es bedeutet, wenn die Milch bereits verschüttet ist, warum solltest du dann noch darüber weinen? You know, I've learned something to really help me deal with frustration. Ich habe etwas gelernt, das mir wirklich geholfen hat, mit Frustration umzugehen. If it's gone, it's gone. Wenn etwas passiert ist, ist es passiert. Listen, my friend, you cannot change your past, but with the power of God, you can redeem it. Hör zu, mein Freund, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber mit Gottes Kraft kannst du sie erlösen. But as long as you get frustrated about what happened yesterday, you will be stuck. Doch solange du frustriert darüber bist, was gestern geschehen ist, steckst du fest. So yesterday you can't change, and tomorrow is not even here yet. Gestern kannst du also nicht verändern und morgen ist noch gar nicht hier. So who knows? What's going to happen tomorrow? Wer weiß schon, was morgen geschehen wird? I think there's a huge difference between wisdom and planning wisely or living in this stressed way in the future all the time. Ich denke, es besteht ein riesiger Unterschied zwischen Weisheit und weisen Planung und der stressigen Lebensweise, die entsteht, weil man ständig bereits in der Zukunft lebt. You know, I'm a very organized person. Wisst ihr, ich bin ein sehr organisierter Mensch. But I'm not frustrated about yesterday, neither am I frustrated about tomorrow. Aber ich bin nicht frustriert wegen gestern und auch nicht wegen morgen. Tomorrow has its own worries, Jesus said. Der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen, hat Jesus gesagt. And people who many times live with this frustration of what they haven't achieved yesterday and frustration what they think they can't achieve tomorrow. Und Menschen, die permanent in dieser Frustration über Dinge leben, die sie gestern nicht erreichen können oder die frustriert sind, weil sie denken, dass sie morgen etwas nicht erreichen werden, the sad thing is, they're missing the today. Verpassen traurigerweise das Heute. And that frustrates them too. Und das frustriert sie obendrein. Die Frustration über die Vergangenheit und die Frustration über die Zukunft frustriert sie im Jetzt. You know, frustrated people are not easy to be around. Es ist nicht leicht, frustrierte Menschen in seinem Umfeld zu haben. I don't feel good about them. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Now, if they want help, I'm here. Listen to me. I have all the patience for anybody who wants help. Wenn sie Hilfe wollen, dann habe ich alle Geduld mit jedem, der Hilfe braucht. But there are people who don't want help. Doch es gibt Menschen, die keine Hilfe haben wollen. And frustrated people who don't want help are just not fun to be. Und frustrierte Menschen, die keine Hilfe wollen, sind einfach keine angenehme Gesellschaft. You know why? Weißt du warum? Because in the end they're gonna let their frustration out on you. Denn am Ende lassen sie ihren Frust an dir aus. Right. Isn't that so true? Stimmt das etwa nicht? Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. I've been in many, many, many church meetings. I mean, many. Ich war in vielen, vielen Gemeindeversammlungen, also wirklich in vielen. Where the pastor was a frustrated person. In denen der Pastor ein frustrierter Mensch war. And he let all the frustration out in his sermon. Und er ließ seine ganze Frustration in seinen Predigten heraus. You know, honestly, I had to really, really, really control myself. Ehrlich, ich musste mich dabei wirklich sehr zusammenreißen. Because he's hurting the people of God. Denn er verletzt der Gottes Kinder. You know, I many times, if I could have, I would have run up on the pulpit, grabbed the mic and said, leave the people alone. Sehr häufig wäre ich am liebsten nach vorne zum Mikrofon gerannt und hätte gerufen, lass die Leute in Ruhe. Don't let your frustration out of the people, but really, they can't help it. Lass deine Frustration nicht an anderen Menschen aus, denn sie können nichts dafür. You know, it'll come out of you. Sie kommt aus deinem Innern. And then the people around you are going to be hurt, and then in the end you don't fulfill your purpose. Und am Ende werden die Menschen in deinem Umfeld verletzt und letztendlich wirst du deine Bestimmung nicht erfüllen. So if you're a frustrated person, overcome this enemy by first of all live today. Wenn du also ein frustrierter Mensch bist, dann überwinde diesen Feind, indem du heute lebst. Say yesterday's gone. Sage, gestern ist vorbei. Tomorrow hasn't come yet. Und morgen ist noch nicht gekommen. Today's a good day. Heute ist ein guter Tag. You know, many, many years ago, I made it one of my daily principles. Vor vielen, vielen Jahren habe ich es zu meinem täglichen Prinzip gemacht. To consciously write Proverbs 16 verse 3 on my heart. Bewusst Sprüche 16 Vers 3 auf mein Herz zu schreiben. Commit your ways to the Lord and your plans will succeed. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. You know, so I'm just gonna every morning say, Lord, today I'm gonna commit this day into your hands. It's gonna be a good day. Ich sage jeden Morgen, Herr, ich befehle heute diesen Tag in deine Hände. Es wird ein guter Tag werden. I'm gonna surrender this day to you. I'm gonna trust you for today. It's gonna be a good day. Ich übergebe dir diesen Tag. Ich vertraue dir den Tag an. Es wird ein guter Tag werden. So just don't live in yesterday, don't live in the tomorrow. Also lebe nicht im Gestern und lebe nicht im Morgen. The second really good practical key and practical step to overcome frustration is a very simple one. Der zweite sehr gute und praktische Schlüssel, um Frustration zu überwinden, ist sehr einfach. Daniel just made me aware of the Passion Translation, that verse. I actually read that yesterday in the Passion. Oh, really? It's so beautiful. Look, before you do anything, put your trust totally in God and not in yourself. In der Passion-Übersetzung ist es so schön geschrieben, Sprüche 16, Vers 3. Bevor du irgendetwas tust, setze dein komplettes Vertrauen auf Gott und nicht auf dich selbst. Then wow. Every plan you make will succeed. Dann wird jeder Plan, den du machst, erfolgreich sein. See, if you wow. live like this, your plans are going to be succeeding. Siehst du, wenn du auf diese Weise lebst, werden deine Pläne erfolgreich sein. So if you live in frustration because you live in the yesterday or you worry about the tomorrow, things that you might not achieve. Aber wenn du in Frustration lebst, weil du im Gestern lebst oder dir Sorgen über das Morgen, über die Dinge machst, die du vielleicht nicht erreichen wirst. Frustration will build upon frustration. Frustration wird sich immer auf Frustration aufbauen. So here, I'm gonna give you a second key. Deshalb gebe ich dir noch einen zweiten Schlüssel. Very practical. Sehr praktisch. Sorry, people. And very, very, very easy to do. Und sehr, sehr leicht umzusetzen. And I guarantee you, it's a frustration killer. Und ich garantiere dir, es ist ein Frustrationskiller. Say the famous words. Sag die berühmten Worte. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Look, practice that with me. Übe das mit mir. Say, thank you, Jesus. Sage, danke, Jesus. It's not hard, is it? Das ist nicht so schwer, oder? It's very easy. Es ist sehr leicht. You know, the more you learn to say thank you, Jesus, in every circumstance, the less frustrated you will be. Je mehr du lernst, in allen Umständen, danke, Jesus, zu sagen, desto weniger frustriert wirst du sein. Because your focus now will move from the things that frustrate you to the one that can never be frustrated. Denn dein Fokus wird sich verlagern, weg von den Dingen, die dich frustrieren, und hin zu dem, der niemals frustrieren kann. You know, when I look at many things around me, yes, frustration is trying to creep into my life too. Wenn ich auf die vielen Dinge um mich herum blicke, versucht Frustration, sich auch in mein Leben einzuschleichen. So what do I do when I just keep saying, thank you, Jesus, Jesus, thank you, thank you? Was mache ich? Ich sage einfach immer wieder, danke, Jesus, danke, danke, Jesus. You know what's going to happen? Weißt du, was dann geschieht? My focus will change from the things that frustrated me to the perfect anchor of my soul. Mein Fokus wird sich verändern, weg von den Dingen, die mich frustrieren, umkehren und hin zu dem perfekten Anker meiner Seele. Wie kann jemand frustriert sein, der durch den Tag geht und sagt, danke, Jesus? Vielleicht denkst du, oh, but I've got so many circumstances that frustrate me. Aber ich habe so viele Umstände, die mich frustrieren. All right, I'm gonna make a challenge with you. Ich stelle dich vor eine Herausforderung. The 7-day thank you Jesus challenge. Die 7 Tage Danke Jesus Herausforderung. Every single day you start your day with just saying thank you Jesus. Du beginnst jeden Tag damit, Danke Jesus zu sagen. And throughout the day you keep saying thank you Jesus. Und im Laufe des Tages sagst du immer weiter Danke Jesus. And here is the best thing. Und hier ist das Beste. Find just something that you put around your arm, maybe a little arm ring or a rubber band or something. Suche dir etwas, das du um deinen Arm tragen kannst, ein Armreif, ein Gummiband. And you put it on your right arm. Du legst es um deinen rechten Arm. And you just start your day thanking Jesus. Und du beginnst deinen Tag, indem du Jesus dankst. Every time when you look at any situation, you start to complain or moan or anything. Und jedes Mal, wenn du auf irgendeine Situation schaust und anfängst, dich zu beklagen oder zu jammern oder ähnliches, nimmst du das Band von deinem rechten Arm ab und legst es an deinen linken Arm. And then you leave it there. Und dort lässt du es. Und am nächsten Morgen ziehst du es wieder am rechten Arm an und dankst wieder Jesus. And you can't take it off until you've had it on your right arm for 7 consecutive days. Und du darfst es nicht ausziehen, bis du es 7 Tage hintereinander am rechten Arm getragen hast. That's a good challenge. Das ist eine gute Herausforderung, nicht wahr? What do you think? Was denkst du? The 7-day thank you Jesus challenge. Die 7 Tage Danke Jesus Herausforderung. Do you know what? If you establish this habit, weißt du, wenn du diese Gewohnheit etablierst, honestly, frustration has no room to creep into your heart. Ehrlich, dann hat Frustration keine Chance mehr, in dein Herz zu kriechen. Because if you can really bring yourself to the place that thank you Jesus becomes a lifestyle. Denn wenn wirklich du an den Punkt kommen kannst, an dem Danke Jesus zu einem Lebensstil geworden ist, you tell me how you can still be frustrated thanking Jesus. Dann erklär mir mal, wie du immer noch frustriert sein kannst, während du Jesus dankst. Try to figure that one out. Überleg dir das doch mal. The third key that will help you to overcome frustration. Der dritte Schlüssel, der dir helfen wird, Frustration zu überwinden, ist: Look and analyze what you can do right now. Schau und analysiere, was du in diesem Moment tun kannst. You know, don't just do this in a general. Mach das nicht nur theoretisch. So let's, for instance, think you are frustrated because of your children. Du bist zum Beispiel frustriert wegen deinen Kindern. Frustrated with the people who work with you. Du bist frustriert über die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. You're frustrated with the people in your church. Du bist frustriert über die Leute in deiner Gemeinde. You're frustrated with this, that or the other. Du bist wegen dieser und jener Sache frustriert. So here's what you do. Und dann machst du Folgendes. You calm your heart down and you analyze. Du bringst dein Herz zur Ruhe und analysierst die Sache. What can I do at this very moment regarding this situation that frustrates me? Was kann ich jetzt in diesem Moment im Hinblick auf die Situation tun, die mich frustriert? Wenn es nichts gibt, was du tun kannst, warum willst du dann frustriert sein über etwas, an dem du nichts ändern kannst? Und wenn es etwas gibt, das du tun kannst, warum bist du dann frustriert? Tu es einfach. You know, go and make the first step. Geh und mach den ersten Schritt. Start to make small steps. Fang an, kleine Schritte zu tun. Many people sit on their couch paralyzed by frustration. Viele Menschen sitzen auf ihrem Sofa und sind wie gelähmt durch ihre Frustration. Not doing anything when they could start to make a small step. Sie tun gar nichts, obwohl sie damit beginnen könnten, einen kleinen Schritt zu machen. The fourth thing that will help you to overcome frustration. Die vierte Sache, die dir helfen wird, Frustration zu überwinden, ist: Begin to act in obedience to what God has shown you. Fang an, im Gehorsam das zu tun, was Gott dir gezeigt hat. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Many times we're looking for the great, great, great, great big miracle. Sehr oft halten wir Ausschau nach den riesengroßen Wundern. And we get very frustrated because we don't see the great big miracle. Und wir werden sehr frustriert, weil wir die großen Wunder nicht sehen. We get frustrated because we don't see the people healed of cancer or the dead raised. Wir werden frustriert, weil wir nicht erleben, dass Menschen von Krebs geheilt werden oder Tote auferweckt werden. Why don't you be obedient to God and begin to lay the hands of the sick with the small little sicknesses? Warum bist du nicht gehorsam gegenüber Gott und fängst damit an, den Kranken mit den kleinen, geringen Krankheiten die Hände aufzulegen? Why don't you start to obey God in the things that He has already revealed? Warum fängst du nicht an, Gott in den Dingen gehorsam zu sein, die er dir bereits offenbart hat? You know, I found that so many people are stuck on the big thing that God showed them, but don't act in the now of the little thing that God showed. Ich habe festgestellt, dass so viele Leute wegen den großen Dingen, die Gott ihnen noch nicht erklärt hat, feststecken, doch sie handeln nicht im Jetzt in den kleinen Dingen, die Gott ihnen bereits gezeigt hat. Learn to obey God the moment God says something and you won't be so frustrated. Lerne Gott in dem Moment zu gehorchen, in dem er etwas zu dir sagt und du wirst nicht mehr so frustriert sein. Number 5. Nummer 5. Ask the very important question. Stell dir die sehr wichtige Frage. What was it or what is it that constantly triggers this frustration? Wodurch wird diese permanente Frustration in mir hervorgerufen? You know, I know people that run from frustration to frustration. It's like this vicious cycle. Ich kenne Menschen, die von einer Frustration zur nächsten rennen. Es ist wie eine Art Teufelskreis. But they never calm themselves down and stop and ask this question. Aber sie halten niemals an und bringen sich selbst zur Ruhe, um sich die Frage zu stellen. What triggers this frustration? Was löst diese Frustration aus? We Christians need to learn to deal with the root of the problem and stop always being so hung up with the fruit. Wir Christen müssen lernen, uns mit der Wurzel des Problems zu beschäftigen und aufhören, uns ständig so sehr an der Frucht aufzuhängen. I will give you a very practical example. Ich gebe dir ein sehr praktisches Beispiel. And this is not a critical thing. For me, it's a very factual thing. Und das ist keine Kritik. Für mich ist das einfach eine Tatsache. In fact, any Brazilian who is very honest will agree with me. Eigentlich müsste mir jeder Brasilianer zustimmen, der wirklich ehrlich ist. When I first moved here to Brazil from America, am Anfang, als ich aus Amerika hierher gezogen war, I became frustrated with a certain part of the Brazilian culture. War ich frustriert über eine bestimmte Einstellung in der brasilianischen Kultur. And it was this part. Und zwar mit folgendem. To promise you something and not to do it. Man verspricht dir etwas und hält es nicht ein. Tomorrow I'm going to be at your house at 5 o'clock. Morgen komme ich zu dir um 5 Uhr. Well, but they don't come. Aber sie kommen nicht. Because they've already made an appointment with somebody else at 5 o'clock. Sie haben um 5 Uhr einen Termin mit einer anderen Person ausgemacht. Tomorrow I'm going to resolve this for you. Morgen werde ich das für dich lösen. But they don't even think about it because they forgot about it. Aber sie denken gar nicht mehr daran, denn sie haben es bereits vergessen. You know, and so many things Brazilians have promised me, but never even done a thing about it. Brasilianer haben mir so viele Dinge versprochen, doch sie haben keinen Finger gerührt. So I got frustrated. Deshalb wurde ich frustriert. Because in my understanding of the kingdom, if I say something, I do it. It's that simple. I don't need a contract, I don't need a signed paper. Denn nach meinem Verständnis vom Reich Gottes tue ich das, was ich sage. So einfach ist das. Ich brauche keinen Vertrag oder ein unterzeichnetes Papier. So before I realized, I allowed frustration to creep into my heart. Bevor ich es realisierte, erlaubte ich es, dass sich Frustration in mein Herz einschlich. So here's what I did. Deshalb tat ich Folgendes. I stopped myself and I said, why do I get so frustrated about it? Ich hielt inne und fragte mich, warum ich so frustriert über diese Haltung bin. Well, why do I get frustrated living here in Brazil? God called me to this place. Warum bin ich so frustriert? Gott hat mich hier nach Brasilien gerufen. Ich lebe an diesem Ort. So when I realized that this is the road, what frustrates me is that people say something and I can't rely on that. Dann stellte ich fest, dass die Wurzel ist, wenn Menschen etwas sagen und ich mich nicht darauf verlassen kann. So I had to deal with that, the root of the problem. Also musste ich die Wurzel des Problems angehen. How could I deal with it? Wie konnte ich das machen? Well, very simple. Ganz einfach. Pack your bags and leave Brazil. Pack deine Koffer und verlasse Brasilien. That doesn't solve the problem. Das löst jedoch das Problem nicht. Because the problem is inside of me. The frustration is in me. Denn das Problem ist in mir. Die Frustration war in mir. So what was the other way of resolving the problem? Was war also der andere Weg, das Problem zu lösen? The other way of resolving the problem was very, very simple. Der andere Weg, das Problem zu lösen, war sehr einfach. Internally, I made a simple decision. In meinem Innen traf ich die schlichte Entscheidung. Any Brazilian who promised me anything doesn't owe me anything. Jeder Brasilianer, der mir irgendetwas verspricht, schuldet mir gar nichts. So, if you said to me, I'm going to do this inside of my heart, say, I mean, outside I say thank you, inside of my heart say I let this go. Wenn du zu mir sagst, ich werde das machen, dann sage ich äußerlich danke. Doch in meinem Herzen sage ich, ich lasse das los. So if you do it, well, I won. I got a nice little bonus. Wenn du es tust, gewinne ich, dann erhalte ich einen schönen kleinen Bonus. But if you don't do it, I don't get frustrated anymore because internally I let it go. Doch wenn du es nicht tust, werde ich nicht mehr frustriert, weil ich es innerlich losgelassen habe. You know, I could blame my frustration on the other people. They don't do what they say. Ich könnte den anderen Leuten die Schuld für meine Frustration in die Schuhe schieben. Sie tun nicht, was sie sagen. But in reality, it all had to do with me. I had to fix it inside of me. Doch in Wirklichkeit hatte es ausschließlich mit mir zu tun. Ich musste das in meinem Innern lösen. Listen to me, if you blame your frustration on other people, you will always be frustrated because there will always be people who are imperfect. Hör zu, wenn du anderen die Schuld für deine Frustration gibst, wirst du immer frustriert sein, denn es wird immer Menschen geben, die unvollkommen sind. Think about this. Überleg doch mal. Don't live in a perfect world with perfect people. Wir leben nicht in einer perfekten Welt mit perfekten Menschen. I mean, we do here at home. Hier in unserem Haus leben wir so. But you don't. Aber du lebst nicht so. I live with Daniel. I live in the perfect house with a perfect guy. Ich lebe hier mit Daniel. Ich lebe im perfekten Haus mit dem perfekten jungen Mann. But normally we don't. Aber normalerweise ist das nicht so. We live in a world where people frustrate us. Wir leben in einer Welt, in der uns Menschen frustrieren. So don't blame the people for your frustration. Go inside of you and say, what's the root? Why do I feel like this? And fix it. Beschuldige nicht andere Menschen wegen deiner Frustration. Gehe in dein Inneres und frage dich, was ist die Wurzel? Warum fühle ich mich so? Und dann löse es. Number six. Nummer sechs. This I found a very, very good practical step to deal with frustration. Ich habe festgestellt, dass dies ein sehr, sehr guter und praktischer Schritt ist, um mit Frustration umzugehen. Go and do some physical exercise. Geh und mach ein bisschen Sport. I mean, well, not a little bit hard. Also nicht nur ein bisschen, sondern intensiv. This is force. You know why? Weißt du warum? Because literally frustration tenses up your body. Weil Frustration buchstäblich deinen ganzen Körper anspannt. So you have a lot of stress and energy locked inside of your body and that affects your whole heart negatively. In deinem Körper ist sehr viel Stress und Energie eingeschlossen und das beeinträchtigt dein ganzes Herz negativ. Let it out. Lass es heraus. Go run, lift some weights, do something. Geh joggen, stemme Gewichte, mach etwas. Push your body so hard that it doesn't have any time to think anymore about frustration. Fordere deinen Körper so stark, dass er gar nicht mehr über Frustration nachdenken kann. Honestly, I'm very serious. Ehrlich, ich meine das ganz ernst. Sometimes frustration just needs a physical outlet. Manchmal braucht Frustration einfach ein körperliches Ventil. You know, sometimes when I feel frustration. Manchmal, wenn ich Frustration empfinde, I take the tennis racket, I go to the ball, to the court by myself and I hit those balls by myself against the wall, just let it all out. Nehme ich meinen Tennisschläger und gehe alleine auf den Tennisplatz. Ich schlage die Bälle gegen eine Wand und lasse dabei alles raus. So, until I sweat so that the energy that's locked into my body is released. Bis ich völlig verschwitzt bin und die Energie, die in meinem Körper eingeschlossen war, freigesetzt wurde. And then the last practical thing. Und dann der letzte praktische Tipp. Meditate. Meditiere. Listen guys, I don't even know where I would be today if it would not be for meditation. Hört zu Leute, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht meditiert hätte. Honestly, if I don't have I think if I don't have a minimum of 2 hours of meditation, I don't think my day is going to be very good. Ehrlich, wenn ich nicht mindestens 2 Stunden am Tag meditieren könnte, wäre mein Tag wahrscheinlich nicht gut. Reinhard, I don't have 2 hours. I live such a busy life. Reinhard, ich habe keine 2 Stunden. Ich habe so ein volles Leben. Well, if you don't have 2 hours and then meditate, you're simply too busy. Tja, wenn du keine 2 Stunden für Meditation hast, dann bist du einfach zu beschäftigt. How do you go to work? Wie kommst du zur Arbeit? I drive to work. It takes me 20 minutes. Ich fahre zur Arbeit, dafür brauche ich 20 Minuten. So, you've got 20 minutes there, 20 minutes home. Das heißt, du hast 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück. If you're a housewife and you cook, wenn du eine Hausfrau bist und kochst, you can meditate while you cook. Kannst du währenddessen meditieren. No, there are throughout the day, the truth is every one of us has time. Die Wahrheit ist, dass jeder von uns irgendwann am Tag Zeit hat. We don't want to spend it the way we should spend it. That's unfortunately the sad truth. Wir wollen sie nur nicht so verbringen, wie wir sie verbringen sollten. Das ist leider die traurige Wahrheit. Let's imagine you need 8 hours of sleep. Nehmen wir einmal an, du brauchst 8 Stunden Schlaf. Let's imagine you work 8 hours. Nehmen wir weiter an, du arbeitest 8 Stunden. That's 16 hours. Das sind 16 Stunden. So you have 8 hours left. Du hast also noch 8 Stunden übrig. So let's imagine you need 2 hours to eat. Gehen wir weiter davon aus, dass du 2 Stunden zum Essen brauchst. That's 18 hours. Dann sind das 18 Stunden. You've got still 6 hours left. Du hast immer noch 6 Stunden Zeit. So now you need to spend 3 hours with your family. Nun verbringst du 3 Stunden mit deiner Familie. You still have 3 hours. Und du hast immer noch 3 Stunden Zeit. Like, Everybody has time. Jeder hat Zeit. If we really understand that meditation is an incredible release from frustration. Wenn du nicht verstehst, dass Meditation eine fantastische Möglichkeit ist, um von Frustration frei zu werden. I connect in my heart on a very deep level directly with Jesus. Ich verbinde mich mit meinem Herz auf einem sehr tiefen Level unmittelbar mit Jesus. You know, then I don't really know how to help you. Dann weiß ich nicht, wie ich dir noch helfen soll. We need these moments. Wir brauchen diese Momente. So I've given you some really good practical steps. 7 of them, how to overcome frustration. Ich habe euch also ein paar wirklich gute Schritte gezeigt. 7 Stück, wie ihr Frustration überwinden könnt. Now I don't believe anybody from the community without limits has any more reason to be frustrated. Deshalb glaube ich, dass nun niemand von der Gemeinschaft ohne Grenzen mehr einen Grund haben kann, um frustriert zu sein. I'll see you next time. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Thank you. Danke.